Wer aus tagespolitischen Motiven die große deutsche Geschichtstruhe öffnet, um ein Argument hervorzukramen, darf gewiss sein, dass ihm ein Gegner deren Deckel sofort auf die Finger schlägt. Im polemischen Übermut zieht der Bundestagsabgeordnete Ludwig Stiegler, SPD, die Opposition, eine Nachhut jenes Bürgertums der Weimarer Republik zu bilden, das Adolf Hitler ermöglicht habe. Die Ehre der Union sei verletzt, klagt die CDU und verlangt eine Entschuldigung vom SPD-Parteivorsitzenden. Mit Ressentiments aus dem historischen Ideologiefundus lässt sich seit vielen Jahrzehnten auf der rechten und der linken populistisch punkten. Kein anderes Land Europas ist so tief in seine Vergangenheit, im Guten wie im Schlechten verstrickt wie Deutschland. Unsere Geschichte, zumal die des Dritten Reichs, ist die Obsession der Akademien. In der Bundesrepublik gibt es jeden Tag Geschichtsstunde in allen Medien, auch in der Zeit, neuerdings anlässlich Günter Grass' Katastrophenroman über die Wilhelm Gustloff. Kein europäischer Nachbar quält seine Sprache mit so seltsamen Begriffen wie Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur. Geschichtsinterpretation ist hierzulande nicht selten ein Fest der Rechthaberei. Der Tonfall des Historikerdisputs um Ernst Noltes Faschismusthese war derjenige eines intellektuellen Bürgerkriegs. Die Weiser-Debatte lief ab wie ein blutiger, unversöhnlicher Familienstreit. Die Querelle Allemande erstaunt das Ausland. Das war schon immer so. Naumann, weiter. Das deutsche Wir scheint so unpolitisch wie selten zuvor zu sein. Kein Wunder also, dass zumal in Wahljahren Phrasen mit nationaler Färbung und deutschen Sentiments, etwa gegen die Brüsseler Bürokraten, von Marketing-Experten der Parteien geweckt werden. Sie sollen jene Millionen erreichen, die sich gefühlsmäßig erst in letzter Minute für eine Partei entscheiden. Denn inmitten der gesellschaftlichen Abwendung von Politik gedeiht die Sehnsucht nach einem schöneren, konfliktfreien Wir-Gefühl. In der Berliner Republik habe sich das Tempo von Themenwechsel und Meinungswandel inzwischen verdreifacht, meint Manfred Bissinger in der Woche. Verrückte Zeiten, auf nichts mehr ist Verlass. Die alten Feindbilder schwinden dahin, einfach so und ohne sich lange zu verabschieden. Das gilt für Politik und Wirtschaft ebenso wie für Medien oder Literatur. Es muss mit der Berliner Republik zu tun haben. Seit ihre ersten Konturen sichtbar wurden, damals, als die beiden Deutschlands sich wiedervereinigten, hat sich die Geschwindigkeit von Themenwechsel und Meinungswandel verdreifacht. Und das auf allen Ebenen. Nicht mal die Regeln der Gesäßgeografie zählen noch. Rechts und links geben längst keine Richtung mehr vor. Sie taugen kaum für die Positionsbestimmung. Fast hat man das Gefühl, eine Meinung zählt nur dann, wenn sie von einem vorgetragen wird, der bisher entgegengesetzt argumentiert hat. Das schafft Aufmerksamkeit, lockt die Medien und sichert Bedeutung. Manfred Bissinger schließt: Wie leicht und schnell die Fronten gewechselt werden, durfte gerade auch Günter Grass mit seiner Novelle vom Untergang der Wilhelm Gustloff erfahren. Während die alten Gegner Rudolf Augstein, Helmut Karasek und Marcel Reich-Ranicki den Nobelpreisträger in den 7. Autorenhimmel schickten, Überraschungskuh, das wichtigste Buch, zu Tränen gerührt, nörgeln und zetern seine alten Kompatanten von Frankfurter Rundschau und Süddeutscher Zeitung, unbeholfen Bieder, Präzeptor Germanie, mit ihm. Verkehrte Welt. Sie fing damit an, dass überraschend die rot-grüne Koalition die erste Regierung war, die deutsche Soldaten out of area schickte und sich auch noch von CDU/CSU dafür vorführen lassen musste. Es setzte sich fort, als der Kanzler und SPD-Vorsitzende nach den Terroranschlägen von New York und Washington den USA uneingeschränkte Solidarität anbot und sich dafür von der rechten Seite des Parlaments heftig rüffeln lassen musste. Aber womöglich bin ich es ja nur, der wenig begreift und nicht gemerkt hat, dass alle anderen inzwischen in der neuen Mitte organisiert sind, die wiederum je nach Lichteinfall mal pechschwarz und dann wieder karmesinrot glänzt.